Kundgabe 193. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.11.1937. Feinde der Menschheit. Kampf. Der Sieg ist euer. Bringe dem Herrn Opfer, und er wird es dir vergelten tausendfach. Es verbergen sich unter den Menschen zahllose Feinde der geistigen Lehren. Nichts ist ihnen heilig, was außerhalb des menschlichen Wissens und Könnens liegt, und vernichten möchten sie alles Streben um geistiges Gut unter den Menschen. Und wo es ihnen nur möglich ist, lehren sie, dass alles Leben, alles Bestehen für den Menschen mit dessen leiblichem Tode erloschen ist. Und dadurch rauben sie ihm jeglichen Glauben. Sie verhindern jegliche geistige Einstellung zu einem höheren Wesen, vernichten den Glauben an ein Jenseits, an eine Rechtfertigung, überhaupt alles das, was der eigentliche Sinn und Zweck der kurzen Zeit ist, in welcher der Mensch die Gnade hat, verkörpert zu sein auf Erden. Mit solchen, alles Göttliche abweisenden Einstellungen erreicht der Mensch aber noch weniger im Leben als nichts. Denn nicht nur, dass seine Lebenszeit für ihn vollständig nutzlos verstrichen ist, er ist noch dazu in die Macht der Finsternis dadurch gefallen, die ihn immer mehr hinabzieht ins Verderben. Diesen Feinden der Menschheit muss mit allem Willen und mit allen Mitteln Kampf angesagt werden, jetzt und zu allen Zeiten. Bedenket doch, wie diese das Wohl und Wehe der menschlichen Seele in den Händen halten. Wo kein eigener Antrieb da ist, dieser Macht zu entrinnen, ist es schlimm für die Menschheit bestellt. Denn Gut und Böse wird sie nimmer auseinanderhalten können. Sie wird urteilslos alles anerkennen und gutheißen, was diese Vertreter des Widersachers in schönen Reden den Menschen schmackhaft machen wollen. Und übrig bleiben wird von alledem nichts als ein in Irrtum wandelndes, Gott und seine Lehren abweisendes Volk. Und wiederum wird dieses sich auch noch teilen in viele Parteien. Und es wird ein Tasten und Irren im Dunkeln sein, auf allen Seiten. Was Gott gelehret hat und was Christus auf Erden den Menschen gab, sucht man zu vernichten und gibt es unwahr und verzerrt wieder. Doch ihr, seine Getreuen, dürfet nicht verloren gehen lassen dieses höchste Gut. Ihr müsset wirken in Liebe und Eintracht, dass den Menschen erhalten bleibe die Verbundenheit mit Gott und durch diese und das Gebet auch die Gewähr, dass der Herr und Heiland helfen wird zu rechter Zeit einem jeden, der ihm anhangt. Es bleiben der Seelen viele zurück, die Gott als ihren Herrn und Schöpfer anerkennen und diesen Seelen den Glauben festigen, und ihnen göttliche Gnade zuwenden, ist eure Arbeit auf Erden. Doch werden noch harte Kämpfe eurem Wirken vorangehen, denn wo die Lehre Christi angefeindet wird, dort wird man auch denen mit Maßnahmen gegenübertreten, die sich zu dieser Lehre bekennen und für Jesus Christus streiten. Und um für diese Kämpfe gerüstet zu sein, werdet ihr noch erbitten müssen viel Gnade und Kraft vom himmlischen Vater. Aber der Heiland selbst steht euch bei. Und der Sieg ist euer, spricht der Herr. Denn er segnet alle, die sein Wort verkünden, und führet sie zum Sieg. Amen.